Lektion 8 Übung 2b Guten Tag, Verkehrskontrolle. Bitte Führerschein und Fahrzeugpapiere. Tut mir leid, Herr Wachtmeister, den Führerschein... Mein Name ist Beermann. Freut mich, Bellinger. Ja, also den Führerschein habe ich in die Brieftasche gesteckt. Und die Brieftasche ist in einer anderen Jacke. Und die Jacke hängt zu Hause an der Garderobe. Nein, Papa. Hier im Handschuhfach ist alles. Du hast die Papiere ins Handschuhfach gelegt. Bitte schön, Herr Wachtmeister. Nein, Corinna, das sind leider nur Fotokopien. Der Herr Wachtmeister, der Herr... Beermann. Ja, danke. Weißt du, der Herr Wachtmeister Beermann will die Originale sehen und die sind zu Hause. Oder sind sie im Büro? Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, ob ich die Jacke nicht vielleicht im Büro über den Stuhl gehängt habe. Aber, Herr Beermann, hier ist mein Handy. Sie können meine Frau anrufen. Haben Sie Ihren Personalausweis dabei? Ja. Zwischen dem Kassenzettel und meiner Einkaufsliste, da muss er stecken. Moment, gleich habe ich ihn... Ah, da ist er ja. Die Papiere sind nicht das Problem, Herr Bellinger. Aber Sie haben den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Ach so, der Sicherheitsgurt. Also, das mache ich sofort. Wissen Sie, wir wohnen nicht weit von hier und ich fahre ganz langsam. Egal. Sie müssen den Sicherheitsgurt immer anlegen. Immer. Das wissen Sie doch. Ja, natürlich. Und außerdem sitzt Ihre Tochter auf dem Beifahrersitz. Kinder gehören auf den Kindersitz. Da hinten ist doch ein Kindersitz. Ja, das stimmt. Aber da sitzt schon unser Hund auf seiner Hundedecke. Corinna hat ihre dunkle Hose an. Und die Hundehaare... Herr Bellinger, bitte. Kinder gehören auf den Kindersitz. Das wissen Sie ganz genau. Und den Karton da auf dem Rücksitz, tun Sie den doch bitte hinter den Rücksitz. Wissen Sie, ein Karton auf dem Rücksitz, das ist immer gefährlich. Ja, ja. Also, den Karton stelle ich in den Kofferraum und die Einkaufstüten auch. Und meine Tochter setze ich sofort auf den Kindersitz. Hannibal, komm hier auf den Beifahrersitz. Los, auf den Beifahrersitz. So. Sehen Sie, Herr Beermann, gleich sitzt der Hund neben mir auf dem Beifahrersitz. Nein, Hannibal soll neben mir sitzen. Bitte, Herr Wachtmeister Beermann. Komm, Hannibal, komm zu mir. Der Hund muss auch hinter den Rücksitz, Corinna. Aber nun zu Ihnen, Herr Bellinger. Sagen wir, das alles ist eine Ordnungswidrigkeit. Sind Sie mit einer kostenpflichtigen Verwarnung und einem Bußgeld von 40 Euro einverstanden? Ja, selbstverständlich, Herr Beermann. So, das ist Ihr Strafzettel. Gute Fahrt. Vielen Dank. Und entschuldigen Sie bitte. Herr Bellinger, der Sicherheitsgurt!